Hallo, ich bin Jan und dies ist der Minicast. Die Idee, kurze Gespräche über interessante Themen zu führen und das dann in eure Podcast-Empfangsgeräte zu streuseln. Minicast, der kleine Podcast zum Mitnehmen. Das Thema dieser ersten Folge ist die Verbindung von Kunst und Computer, die Demoszene. Ich sitze hier mit Tom Henrichs und wollte ihn fragen zum Thema Demoszene. Hallo. Hallo. Erstmal einfach, was ist eine Demo? Was ist damit gemeint? Eine Demo ist ein meistens nicht interaktives, ablaufendes Programm, das man sich auf seinen Rechner ziehen kann und das dann irgendwie gut aussieht und wo Musik rauskommt. Also kein Film, sondern Echtzeit. Kein Film, sondern Echtzeit. Sieht halt aus wie eine Animation, wie ein Animationsfilmchen oder wie ein Musikvideo heutzutage oder wie seltsame digitale Kunst, aber wird halt in dem Moment, wo man es abspielt, vom Computer selber berechnet und meistens durch die Grafikkarte dann ausgegeben. Ja, und um diese Art Kunst gibt es eine ganze Szene. Genau, das nennt sich dann die Demoszene. Es sind ein paar tausend Leute irgendwie quer durch Europa. Es gibt versprengt diverse Leute in den USA. Geht langsam los da. In Asien auch ein paar, in Australien eine Handvoll. Also eigentlich eine weltweit organisierte Geschichte mit Zentrum Europa. Mhm. Wo du gerade gesagt hast, es geht los da. Wie ging das Ganze los? Also wie ist das entstanden? Die Demoszene ist entstanden durch eine etwas seltsame Geschichte damals mit den Games. So Computerspiele damals, Anfang der 80er, Commodore 64 und ähnliches, wurden ja irgendwann kopiergeschützt, weil alle Leute sich die Dinger immer noch kopiert haben und nicht gekauft haben. Was heute ja total anders ist. Die wurden kopiergeschützt und andere Menschen fanden das mit dem Kopierschutz natürlich total doof und fingen an, ihr Know-how, das sie mit Computern gesammelt haben, dafür einzusetzen, diese Kopierschütze wieder loszuwerden. Und wenn sie das geschafft haben und dann natürlich endlich die Sache an ihre Freunde weiter kopieren konnten, haben sie natürlich irgendwie entweder auf die Diskette geschrieben oder einen kleinen Vorspann davor gesetzt, der sagte, hey, ich war's, haben sich unglaublich toll klingende Namen ausgedacht, Dynamic Duo gab es irgendwie, Eaglesoft, ähnliche Geschichten. Natürlich, weil die schon wussten, dass es ganz schön illegal ist. Also auf jeden Fall gab es dann halt diese ganzen raubkopierten Spiele. Und diese raubkopierten Spiele, wenn man das früher so hatte, so irgendwie, es hatte natürlich niemand, aber wenn man es hatte auf Commodore 64 und Amiga, kann man sich vielleicht daran erinnern, dass da vorher was mit Musik und so ein paar Scrolltexten und Ähnlichem war. Diese Cracker, die sogenannten, die diese Kopierschutzverfahren entfernt haben, haben sich halt organisiert in Gruppen und irgendwann ging es halt los, dass die Gruppen wirklich gegeneinander gekämpft haben, wer irgendwie zuerst das Spiel ohne Kopierschutz rausbringt, wer irgendwie die meisten Cheat-Funktionen einbaut in das Spiel, aber auch irgendwann, wer den schönsten Vorspann für dem Spiel hat. Das ging dann so weit, dass die Leute in den Cracker-Gruppen, also dass die Cracker-Gruppen einzelne Leute hatten, deren einzige Lebensaufgabe es war, diese Vorspännchen zu programmieren. Die sich dann auch miteinander gebellt haben, so, wer macht den Besten? Und irgendwann ist den Leuten aufgefallen, wieso brauchen wir eigentlich noch diese doofen Spiele dahinter? Weil was wir machen, ist ja schon cool genug, so, das sieht geil aus und es kommt Musik aus dem Computer und man kann Leute damit beeindrucken, so, damals konnte man das halt noch, da war das Wort Multimedia noch längst nicht erfunden und die einzige Möglichkeit, coole Grafik oder coole Musik aus dem Computer rauszukriegen, war halt selber programmieren und daraus ist dann halt diese Szene entstanden von Leuten, die halt einfach aus Spaß, aus Hobby Dinge programmieren, die irgendwie geil aussehen. Ja, und diese Leute treffen sich ja auch immer mal wieder auf größeren Veranstaltungen, die halt aus dieser Szene kommen. Genau, die treffen sich. Das Ganze nennt man dann Demo-Partys. Das geht von 30 Leuten bis zu 1000 Leuten ungefähr. Mhm. So quer durch Europa und halt auch in den ganzen anderen Ländern. Aber halt zum Beispiel eine der größten Partys ist die Revision in Saarbrücken. Immer zu Ostern, über das komplette Osterwochenende. Das ist nämlich toll, da haben die Leute Zeit. Gut, inzwischen sind wir alle ein bisschen älter und müssen uns meistens immer von unseren Familien loseisen, aber das klappt so einigermaßen. Und dann treffen sich die Leute da, tauschen sich aus, programmieren. Es gibt Wettbewerbe für diese Demos oder nur für Musikstücke oder für Grafiken oder einfach inzwischen halt auch einfach für seltsame Videos und ähnliches. Diese Wettbewerbe werden dann auf einer Riesenleinwand mit einer lauten Anlage gezeigt und alle sitzen davor und finden das toll und beglückwünschen sich gegenseitig und man tauscht sich halt wirklich aus über alle möglichen Dinge da. Ja. Und es wird wahrscheinlich auch einfach kräftig gefeiert. Es wird kräftig gefeiert. Also es ist eine Demo-Party, ist irgendwo vom Aussehen her, von wenn man es jetzt einfach nur so angucken würde, würde es aussehen wie eine Mischung aus LAN-Party, Filmfestival und Woodstock. Hm. Ja. Wie sieht das aus mit Frauen in der Szene? Es ist wie überall in der reinen IT-Nerd-Geschichte natürlich unglaublich ungleich verteilt. Es gibt eine Handvoll Frauen in der Demoszene, die auch wirklich was machen. Aber es ist die absolute Minderheit. Hm. Also schön ist das irgendwie, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu formulieren, aber schön, dass heutzutage Computer natürlich viel zugänglicher für normale Menschen sind und wir damit irgendwie in diesem Zug natürlich auch irgendwie mehr Frauen in die Szene bekommen haben, weil man halt nicht mehr so völlig nerdig sein muss, um das zumindest zu respektieren, was man da macht. Das heißt, von früher die sporadische mitgebrachte Freundin, die sich dann 3 Tage lang nur gelangweilt hat, zu heute Frauen, die wirklich mitmachen in der Szene, halt auch inzwischen auch Wettbewerbe gewinnen und alles. Also es ist halt immer noch eine 90-10-Verteilung zwischen Männern und Frauen, aber es funktioniert. Und wo du die Wettbewerbe sagst, das ja, gibt ja da unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Plattformen und sowas. Also das hat sich inzwischen auch rein jetzt, wie du ja sagst, vom C64 oder Amiga schon auch auf einen ganzen Haufen andere und auch sehr viel PC. Natürlich. Ich meine, klar, C64 und Amiga sind immer noch dabei, aber die größte Szene, also Subszene oder beziehungsweise die Plattform, die am meisten verwendet wird, ist halt normal PC mit Windows. Weil das ist halt schon die präferierte Plattform für Gaming und mit der gleichen Technologie arbeiten auch die Demos mit 3D-Karten, OpenGL, DirectX und so einem Kram. Das heißt, unter Windows kommen die meisten Sachen raus. Amiga sehr viel, C64 sehr viel, aber auch alles andere, irgendwie alte Ataris, alte Spielkonsolen, auch neuere Spielkonsolen, wenn man es irgendwie schafft, die aufzukriegen. Komische kleine Badges vom Chaos Computer Congress werden dann plötzlich auch irgendwie noch zweckentfremdet und es laufen Demos drauf. Nintendo DS ist eine Plattform, die sehr gerne benutzt wird. Oder die Leute nehmen sich einfach halt so einen kleinen FPGA-Chip und bauen sich den Computer einfach selber, auf dem sie dann eine Demo machen. Was dann immer sehr lustig aussieht auf diesen Demo-Partys, wenn dieses winzige Platinchen haben, wo nur ein Chip drauf ist und dann eine Batterie dran machen und dann muss das an das teure Video-Equipment auf der anderen Seite. Und die Leute gucken immer ganz ängstlich, aber bisher ist nichts passiert und es sah eigentlich auch immer gut aus. Ja, das Verrückteste, was ich gesehen habe, war bisher die auf einem Oszilloskop. Die auf dem Oszilloskop, das ging halt auch, ja, eben. Also einfach eine Demo, die auf einem Oszilloskop seltsame Sachen, so Vektorgrafiken, Scroller mit Text gezeigt hat und das Ganze wurde dann halt mit der Kamera abgefilmt und dann konnte man es halt auch zeigen. Wie bist du dazu gekommen? Also was war so für dich der Einstieg? Also für mich der Einstieg war, glaube ich, in dieser Zeit das Übliche. Ich hatte damals einen Commodore 64, das war halt so ungefähr Ende der 80er, plus minus. Und da war halt irgendwann zu den ganzen Disketten mit den Spielen, die ich natürlich alle gekauft habe, war halt irgendwie plötzlich auch eine Diskette dabei, wo halt nur diese komischen Vorspännchen drauf waren, wo dann irgendwie so Leute waren, die sich gegenseitig gegrüßt haben und halt irgendwie eine Diskette, 2 Seiten voller kleiner Programme, die irgendwas Cooles gemacht haben auf dem Rechner und das fand ich cool. Ich meine, als Schüler hat man sehr viel Zeit und dann habe ich halt da auch angefangen, sowieso ein bisschen rumprogrammiert habe ich schon immer und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen mehr in Richtung, nennen wir es jetzt mal, Multimedia-Programmierung zu gehen. Wie gesagt, das Wort gab es damals glücklicherweise noch nicht. Und dann ist einem halt natürlich aufgefallen, aha, die haben alle ganz komische Namen und die grüßen sich alle gegenseitig immer in ihren Produktionen und okay, wie kommt man da irgendwie rein? Und dann hat man halt auch sozialen Anschluss gefunden und plötzlich war man in Dänemark auf einer damals 4000-Leute-Party und dachte sich, oh mein Gott, ja. Das immerhin 6. Platz immer im Wettbewerb gemacht. Da cool. Im ersten Party, das war schon. Ne? Ah, okay. Doch. Hat gefallen. Von da aus dann einfach weitergemacht. Richtig, von da aus dann einfach weitergemacht. Ja, und die Faszination da ist dann einfach das Können. Die Faszination ist das Können. Die Computergrafik ist natürlich auch immer noch ein unglaublich spannendes Thema einfach. Und das Tolle an der Demoszene ist halt auch, inzwischen, da man einfach nicht mehr als Hobbyist versuchen kann, also man kann noch nicht mal mehr versuchen, gegen also AAA-Visuals von Spielen wirklich irgendwie anzustinken. Also ist das Schöne an der Szene, dass dann da halt eher die Randbereiche von Rendering-Techniken und Ähnlichem inzwischen benutzt werden. Ja, wo du gerade nochmal sagst, so Amateur und Einstieg, was wäre so dein Ratschlag für Leute, die sich einfach mal interessiert irgendwo in diese Richtung bewegen? Ich fange mal mit der Programmiererseite an. Die Leute sollten einigermaßen programmieren können in irgendwas, was einigermaßen Sinn macht. Und wenn es Java ist, aber C oder C++ ist dann natürlich irgendwie die präferierte Sprache. Aber Java, C-Sharp, Python tut's auch. Das sollte man halt schon mal einigermaßen können. Also, und dann nehme man sich den Computer seiner Wahl, man nehme sich das Grafik-API seiner Wahl, Leute, die programmieren können, wissen, was das bedeutet, Und dann fängt man einfach mal an, guckt sich ein paar Tutorials an und versucht erstmal so einen drehenden Würfel auf dem Bildschirm zu kriegen. Natürlich macht es Sinn, sich ganz viele Sachen aus der Demoszene anzugucken, was so andere machen natürlich. Das inspiriert sehr. Am Anfang ist es auch toll, einfach sich eine Demo anzugucken und sich zu denken, hey, wie könnte ich das nachprogrammieren und das einfach mal versuchen. Aber letztendlich, Einstiegshürden sind abgesehen von, das ist schon echt relativ schwierig geworden, ist heutzutage sehr gering. Zum Beispiel, wenn du einen normalen Windows-PC hast, einfach hast du einen normalen Windows-PC, dann braucht man einmal irgendwie Visual Studio Express, irgendwie in der 2012er Variante, die es jetzt gibt, ein SDK und dann kann man halt einfach losprogrammieren, kostenlos. Genau, und dann kommt natürlich irgendwann Grafik dazu. Das ist im Prinzip das Gleiche, was man als Spielegrafiker können muss oder auch nicht. Das heißt, man macht entweder zweidimensionalen Kram, Photoshop, Texturierung oder ähnliches, oder man hat halt ein 3D-Programm und bastelt damit. Oder es passiert halt auch sehr gerne, dass Demo-Gruppen, wenn sie ein bisschen erfahrener sind, sich ihre eigenen Tools einfach bauen, um ihren Content zu machen. Da muss man als Grafiker dann schon sehr flexibel sein und auch sich ein bisschen in komische Vorstellungswelten reindenken. Ja, ich habe mir da mal so ein paar Tools angesehen. Genau. Und als Musiker, wenn man irgendwie Musik für eine Demo machen will, ist es eigentlich am allereinfachsten, weil das ist der Teil, wo sich Leute eigentlich noch nie wirklich groß um selber Programmieren gekümmert haben. Noch nicht mal auf dem C64 meistens. Als Musiker einfach einen Song abliefern. Schön irgendwie in MP3 oder Org-Vorbis-Format und dann dahin geben. Und das Spannende als Musiker ist dann natürlich wirklich diese Geschichte, Visuals und Musik vernünftig zu synchronisieren. Dass man da wirklich mal in die Richtung arbeitet und auch mit dem Team zusammenarbeitet und dann halt wirklich cool sagt, ja, okay, dann passe ich hier den Break noch ein bisschen an, dann passt das mit dem visuellen Effekt zusammen. Sowas macht dann halt sehr, sehr Spaß. Mhm. Genau. Aber genauso als Musiker kann man natürlich auch total seltsame Tools finden, die es nur in der Demoszene gibt. Zum Beispiel, um diese winzigen 4K oder 64K Sachen zu machen. Da hat man dann meistens irgendein total schwierig zu bedienendes Plugin. Und das ist das einzige Plugin, was man benutzen darf. Und dann muss da irgendwie Musik rauskommen. Also da ist halt auch eine technische Challenge dabei. Also das dann sozusagen Regeln des Wettbewerbs. Du benutzt nur das, was da ist. Regeln des Wettbewerbs. So, es gibt halt auf Demopartys gibt es diese Wettbewerbe für 4 Kilobyte und 64 Kilobyte Demos oder auch Intros genannt in diesem Fall. Alles ein bisschen schwierig mit der Nomenklatur. Ist halt also gewachsen. Und die haben halt die Regel, dass es ausführbare Programme, also Exe-Dateien sein müssen, die halt maximal 4 oder 64 Kilobyte groß sind, einfach als Datei. Und sobald man da drauf doppelklickt, geht alles. Also abgesehen von sich Sachen aus dem Internet ziehen, geht einfach alles. Also quasi man hat einen Rechner, der ist im Lieferzustand mit einem frisch installierten Windows, Linux, was auch immer, tut diese Datei da drauf und was geht, das geht. Und da geht natürlich einiges, weil aus der 3D-Karte kriegt man mit relativ wenig Code ziemlich viel raus. Gerade jetzt, wo es alles mit Shadern funktioniert, ist es alles viel einfacher geworden und sind viel mehr Tricks möglich. Und genauso gibt's halt zum Beispiel Synthesizer, die extrem darauf optimiert sind, in 1 Kilobyte Dateigröße Songs zu machen. Und dabei noch nicht mal so richtig schlecht zu klingen. Also weitaus mehr als Gepiepe ist es. Ja. Dann vielen, vielen Dank für dieses Interview. Gerne doch. Das war's auch schon. Weitere Links und Informationen findet ihr auf minicast.de. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Kommentare habt, immer her damit. Macht's gut und bis bald. Hoffe ich doch mal, dass sich jetzt da Leute auch für interessieren. Ja. Jo. Gut.